Ja, einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Team PolGF. Nach dem Bundesparteitag das erste. Ich hoffe, ihr habt es alle gut überstanden. Bei mir geht das alles soweit. Dann lasst uns mal loslegen. Präliminarien. Die Sitzung ist eröffnet um 20 Uhr und eine Minute. Protokoll machen wir gemeinsam. Moderation mache ich. Aufzeichnung mache auch ich. So, dann habe ich hier als Top 0 Cannabis Normal Budget Veranstaltungen. Ich kann im Moment leider aus welchen Gründen auch immer dem bestenfalls gerade keine Nachricht über Mumble schicken. Hab's eben über Dingens versucht, über Twitter, aber da reagiert er momentan nicht drauf. Wenn also gerade mal jemand die Zeit hätte, nach oben zu hüpfen, zur Drogen- und Suchtpolitik und ihm Bescheid zu sagen, dass wir ihn mal kurz brauchen, dann könnten wir das dann in dem Moment machen, in dem er denn kommt. Ich gehe dieweilen mal erstmal weiter zu den laufenden Projekten. Da wären die bundesweiten Themenwochen. Weiß da jemand was drüber? Dann würde ich da jetzt vorläufig erstmal tun, Dinge reinschreiben. Dann haben wir in der Zeile 55 Piratenradio einen Werbeblock, Pirates on Air. Bastian, möchtest du da bitte gerne selbst? Ja, erstmal schönen guten Abend. Vielleicht müsst ihr nochmal überlegen, ob es überhaupt bundesweite Themenwochen gibt. Wir machen das so jede Woche als Ritual. Aber zum Werbeblock, ja, Pirates on Air steht bereit, immer Nachfragen an mich oder an die Redaktion selbst. Dankeschön. Ja, zu deinem Kommentar vorhin noch, üblicherweise geht das ja unter der Federführung von Michael Berndt und der ist heute nicht da, deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass wir deswegen heute auch nichts hören. Gut, damit wären wir jetzt bei den jungen Piraten und ich habe auch schon gesehen, dass die Lunar Eclipse da ist. Erzähl! Ich habe leider nicht so viel Neues zu berichten, das würde ich nächste Woche machen, weil ich leider selbst nicht da sein konnte. Aber ich weiß schon, wir hatten auf jeden Fall eine BMV am 22. Und Lea ist zurückgetreten und wir haben Luise Globig als neuen 2V gewählt und Mirko haben wir als zusätzlichen Beisitzer gewählt. Ja, dann habe ich die Luise mal eben nach oben gezogen. Möchtest du auch noch ein bisschen was erzählen? Du solltest dich entstummen, wenn du das möchtest. Push-to-talk-Taste? Wir hören nicht. Ah, Sekunde bitte. Gut, okay. Luisa als neuer 2V, Mirko als Beisitzer, das ist doch schon mal sehr schön. Wie hoffnungsvoll seid ihr denn? Luise kann wohl im Moment, glaube ich, nicht sprechen, dann muss ich das an Lunar Eclipse richten. Kann bei der Gelegenheit mal jemand versuchen, in die AG Drogen reinzukommen? Also ich komme in den Raum nicht rein. Ich auch nicht. Auch in das Vorzimmer nicht. Ich ja, diese, nicht. Die Sabine war doch eben oben. Sami, du warst doch eben oben, oder? Sami? Ja, die haben gerade zugemacht, um jemanden draußen zu lassen. Das Vorzimmer sollte eigentlich funktionieren. Ich sag mal Bescheid, wenn es das nicht tut. Also ich komme auch ins Vorzimmer nicht rein. Es wäre schön, wenn du da eben Bescheid sagst. Ich war eben ganz normal oben drin und bin dann raus wegen der PolGF-Sitzung. Und als ich eben hochhüpfen wollte, kam ich nicht mehr rein und Vorzimmer habe ich gar nicht gefunden. Das ist direkt da drunter, aber auch da komme ich nicht rein. Problem ist gelöst, bitte. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Okay, gut. Luise schreibt in den Mumble-Chat, das war's soweit im Groben für die Yuppies. Dann gehen wir doch mal einmal kurz weiter zu den Polgef-Berichten. Lilly sitzt bis mindestens 21 Uhr im Ausschuss, muss also fehlen. Ich war auf dem BPT, habe die ersten Anfangsarbeiten gemacht, Rundschreiben formulieren, Zugänge bekommen, Informationen sammeln, Leute an die Arbeit treiben. Gibt es dazu Fragen? Das hört sich nicht so an. Dann gehen wir mal nach Baden-Württemberg und zum Uwe. Was gibt's von dir? Hi, wir hatten letzten Mittwoch eine zweite Marina dieses Jahr. Im Ambisch hat die stattgefunden. Das Protokoll habe ich verlinkt, falls jemand was dazu nachlesen möchte. Unsere Erkenntnisse waren unter anderem, dass wir gerne ein kürzeres, redaktionell bearbeitetes Programm hätten, um mehrere Schreibstile zu verhindern, dass die IT auf Landesebene besser auf Bundesebene zusammengeführt werden sollten, um Arbeitskraft zu sparen, und dass wir gerne einheitliche Designs überall hätten, sowohl auf Homepages als auch bei Plakaten und so weiter, aber noch einige andere Dinge. Zusätzlich war Michi, den ich ja heute vertrete, auf einem Treffen mit einem parteilosen Menschen, einem Menschen von der ÖDP und einem Freien Wähler bezüglich der 5%-Hürden-Problematik. Das Ergebnis war eine zweite Zweitstimmenkampagne, die ich verlinkt habe. Dazu haben wir selbst bisher keinen Vorstandsbeschluss. Aber Michi hat scheint so davon zu auszugehen, dass wir daran teilnehmen. Ich werde mal darum kümmern, dass wir demnächst eben das auch als Gesamtvorstand beschließen oder auch nicht. Okay, vielen Dank. Gibt's dazu Fragen? Von euch anscheinend nicht, aber von mir. Kürzeres redaktionell bearbeitetes Programm etc., das bezieht sich jetzt auf Baden-Württemberg oder ist das generell so? Das meinen wir ganz generell so. Ja, das, okay, da werden wir dann gerne mal dran arbeiten. Hat außer mir noch jemand Fragen? Okay, dann sind wir bei Bayern, schon wieder ich. Der gesamte Vorstand war am Bundesparteitag 172. Wir bereiten nach wie vor den Landesparteitag in Lauf vor. Die Informationen dazu stehen im Wiki und ich habe sie verlinkt. Gäste sind sehr, sehr gern gesehen. Wer also gerne kommen möchte und uns beim Landesparteitagen zugucken möchte, wird mit Sicherheit mit offenen Armen aufgenommen. Gibt es dazu Fragen? Dann wären wir jetzt bei Berlin und damit bei Franz Josef. Leg los! FJ, der Mund wird rot, aber hören kann ich dich nicht. Weißt du was, guck du mal, dass du dich rein akustisch auf die Reihe kriegst. In der Zwischenzeit gehen wir noch mal einmal kurz nach oben, denn der Bestenfalls ist da sehr schön. Bestenfalls, es geht um die Cannabis-Normal-Veranstaltung, zu der du möchtest. Kannst du uns das einmal kurz erzählen und auch dazu sagen, was der Spaß kostet? Und entstumme dich, dann hören wir dich auch. Namen zusammen. Die Cannabis Normal ist eine Konferenz mit sehr hochrangigen Personen, angefangen Ex-Polizeipräsident aus Münster, Herr Wimber, Jugendrichter Müller bis hin zu Strafrecht Professor Böllinger und so weiter. Es geht selbstverständlich um das Ziel der Legalisierung von Cannabis und Cannabisprodukten oder Hanf, sowie unter anderem eine kleine Geschichte Gerechtigkeit in Sachen Führerscheinrecht. Ich habe seinerzeit dort an der Kampagne mitgearbeitet und habe daher auch das Glück, in Anführungsstrichen, den Eintritt nicht bezahlen zu müssen. Allerdings brauche ich die Fahrtkosten. Soweit ich weiß, ist das aber durch den WUFO schon beschlossen. Und ich taxiere das Ganze auf insgesamt irgendwas zwischen 200 und 300 Euro. Ja, das war auch das, was ich letztens in die Team Polkev Twitter-Gruppe gegeben hatte. Und dann habt ihr jetzt nochmal genau, was für eine Veranstaltung das ist. Ich hatte per Twitter dann gefragt, ob das okay ist, weil ich es letztes Mal wirklich verschwitzt hatte. Das tut mir sehr leid. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich auf das Feedback hin, das ich bekommen habe, schlicht dem Bufo gesagt habe, also wisst ihr was, bei 300 Euro beschließt das man. Sonst dürft ihr mich jetzt schlagen. Dafür danke ich zunächst und also ich werde das auch knallhart nutzen. Ich hatte schon Vorgespräche mit dem Herrn Wimber, wie gesagt, ehemaliger Polizeipräsident von Münster und Mitglied der LEAP, Laws Enforcement Against Prohibition. Sehr guter Mann, macht Spaß, dem zuzuhören. Und der ist bereit, hier im Mumble sich zu stellen bei uns Piraten als Redner und auch um Fragen zu beantworten. Ich werde versuchen, den Andreas Müller, den ich persönlich auch kenne, davon zu überzeugen, nochmal hier so einen Abend zu machen. Also ich denke, dass wir auch tatsächlich, und ich hoffe, ich kenne das neue Bundespresseteam leider noch nicht, aber ich hoffe, dass wir das auch tatsächlich das für Öffentlichkeitsarbeit nutzen können. Ja, das hoffe ich mal auch. Okay, das nehme ich dann jetzt gleichzeitig als Bericht deinerseits. Wenn du möchtest, kannst du dann also auch wieder nach oben entschwinden zu deinen Kollegen. Es sei denn, es hätte noch jemand Fragen, Verzeihung. Okay, also wenn du wieder zur AG Drogen- und Suchtpolitik möchtest, dann halten wir dich jetzt nicht auf. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Schönen Abend noch. Jo, dir auch. So, wo war ich beim Mikrofonproblem? Hat sich das inzwischen gelöst, Franz Josef? Das hört sich nicht so an, dann lese ich es vor. Also, Vorstand. 4 von 7 waren in Regensburg. Neuer Vorstand und neue Anträge auf dem Parteitag am 9.10.12. Das ist dann auch entsprechend verlinkt im Pad. Und es sind selbstverständlich alle eingeladen. Ja, dann wünsche ich da im Mikrofon gute Besserung. Wenn jemand Fragen hat, können wir da vielleicht als Brücke ein bisschen den Pad-Chat nutzen. Okay, damit wären wir bei Brandenburg. Da steht zumindest was drin. Nichts Berichtbares. Ansonsten wird versucht, die Landes-AG wieder gut aufleben zu lassen. Das ist doch schon mal ein hehres Ziel. Das ist fein. Vielen Dank. Ja, dann mal den Rundruf nach Bremen und Hamburg. Ist jemand da? Jo, die tun Dinge. Ist aus Hessen jemand da? Die tun wahrscheinlich auch Dinge. Ich vermute mal, die werden an dem bundesvirtuellen Meinungsbild puzzeln. Das haben wir ja beschlossen auf dem Bundesparteitag. Herbert hatte sich doch abgemeldet. Du, das habe ich nicht gesehen. Ich habe hier momentan 50 Bälle in der Luft. Dann schreiben wir einfach, dass Herbert sich abgemeldet hat, bitte. Okay, Mecklenburg-Vorpommern tut ebenfalls Dinge, da sehe ich auch keinen. Und damit wären wir bei Niedersachsen und Adam Wolf, der heute mal wieder charmant vertreten wird durch Thomas Ganzko. Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. So gerade habe ich es auch noch geschafft. Wie der eine oder andere mitbekommen hat, unser 1V Alcades war ja Versammlungsleitung in Regensburg, war also vor Ort, meine Wenigkeit genauso. Und unser Schatzi auch, also somit 3 von 6. Das ist auch die Quote, mit der wir tatsächlich hätten Beschlüsse fassen können. Unser Rechenschaftsbericht, hurra, hurra, sollte wohl auch so mittlerweile fertig sein. Die letzten Unterlagen aus aufgelisteten Kreisverbänden haben sich wohl angefunden. Irmgard ist fest an der Arbeit. An uns soll es also dieses Jahr nicht scheitern. Ja, auch das Meinungsbild ist in Arbeit. Damit meintest du, Astrid, wahrscheinlich gerade das, was wir auf unserer kleinen Vorständerunde besprochen haben und was ihr dann bis nächsten Sonntag haben wollt. Da sind wir dran. Die Liste wird lang werden. Und ansonsten gibt es aktuell keine besonderen Vorkommnisse. Wir lecken nach wie vor die Runden nach der Landtagswahl. Okay, nee, was ich eben meinte, war das virtuelle Meinungsbild, das wir beschlossen haben, um mal zwischen Parteitagen was abfragen zu können und beschließen zu können. Natürlich, also wir machen ja sowieso bis zum 30.04. sicherlich noch hoffentlich eine Landesmitgliederversammlung, nach der ich dann hoffentlich nicht mehr Landesvorstand bin. Aber bei der Gelegenheit können wir das Ganze dann abarbeiten, obwohl wir Probleme damit haben, tatsächlich dann so arbeiten zu können, wie es der Beschluss vorsieht. Weil da kommen natürlich Leute hin, die sowohl in Kreisverbänden gelistet sind, wie auch auf Landesebene. Und wie das dann dazu führen soll, dass wir eine Diskussion nur auf der untersten Ebene führen, ich lasse mich mal überraschen. Thomas, ihr sprecht gerade ein bisschen aneinander vorbei. Richtig. Aber das macht nichts, das klären wir dann später, wie immer. Aber die Info ist auch gar nicht mal so uninteressant, würde ich sagen. Okay, habt ihr Fragen an Niedersachsen? Das hört sich nicht so an. Nordrhein-Westfalen ist auf dem Weg von Bayern nach Hause. Die sind ein bisschen länger in Bayern geblieben und haben Urlaub gemacht. Will heißen, tun nicht nur Dinge, fahren auch Auto. Und damit wären wir bei Rheinland-Pfalz und Energico. Ich könnte zwei Sachen sagen. Marco, ja? Also was mir nur spontan einfällt, heute ging unsere Verfassungsbeschwerde los. Also heute war der erste Gerichtstermin. Die Piraten Nordrhein-Westfalen klagen ja gegen die Sperrklausel, die letztes Jahr beschlossen worden ist. Ja, und das Zweite, ich trage das beides gleich noch ins Pad ein mit dem Link, ist unser Landesparteitag am 2. und 3. Dezember in Herne mit Vorstandswahlen. Okay, vielen Dank. Fragen dazu? Was für eine Sperrklausel? Kommunale Sperrklausel ist letztes Jahr mit großer Mehrheit im Landtag entschieden worden. Okay, danke. Grumpy? Schönen guten Abend. Grumpy aus Düsseldorf, aus dem Vorstand. Kurze Anmerkung genau noch dazu. In Hessen, also Nordrhein-Westfalen, ist Vor- und Spitzenreiter in der Beschneidung der demokratischen Grundrechte mit der Sperrklausel. Deswegen noch eine Zusatzanmerkung. In Hessen findet gerade parallel im Landtag ebenfalls jetzt die Debatte statt. Das heißt, dann wäre es schon das nächste Bundesland, welches eine kommunale Sperrklausel von 2,5-5% einführen will. Ich will da nur noch mal kurz drauf hingewiesen haben. Ja, herzlichen Dank. Sonstige Fragen und Anmerkungen? Ja, fürs Protokoll, es ging um die Verfassungsklage gegen die kommunale Sperrklausel. Da war heute der erste Gerichtstermin. Jürgen, dein Mikro. Okay, es waren nur 10 Piraten aus der RLP auf dem Bundesparteitag, aber 4 von 5 Vorständen. Für Anfang Dezember haben auch wir einen LPT in Planung, ist aber kein Wahlparteitag. Wir versuchen gerade mit einem Rundschreiben und einer Mumble-Sitzung die verbliebenen Piraten zu aktivieren, stellenweise reaktivieren, hoffen wir, um zu planen, wie wir in den nächsten Monaten Kommunal- und Landespolitik möglichst effizient weiter betreiben oder stellenweise überhaupt erst betreiben. Dabei schauen wir auch gleichzeitig, was aus verbliebenen Landes-AGs geworden ist oder dann in Zukunft wird. Wir haben leider mehrere KVs aufzulösen. Vielleicht probieren wir noch vereinzelte mit Fusionen zu retten. Ob es dann Sinn macht, müssen die einzelnen KVs entscheiden. dann das Alltagsgeschäft nach den Wahlen. Vereinzelt werden jetzt schon Listengespräche mit anderen Parteien zur Kommunalwahl 2019 geführt. Die kommen auch auf uns zu. Dann habe ich noch eigentlich was Internes. Ich sage das aber jetzt trotzdem mal öffentlich. Mich würde interessieren, ob es in anderen Landesverbänden Beitrittsversuche zum Beispiel von Führungsmitgliedern anderer Parteien gibt. Wenn das in den nächsten Wochen oder Tagen irgendwo sein sollte und es bekommt ja einer mit, wäre es klasse, wenn ihr mir das sagen würdet. Okay. Das war es erstmal. Ja, da, wir haben da ganz interessante Beitritte in die Piratenpartei in Rheinland-Pfalz. Sag ich mal irgendwann. Okay, vielen Dank für den Bericht. Habt ihr Fragen? Ja, ganz kurz. Du kannst auch länger. Ja, mein Datenschutz hat es gerade. Kurze Anmerkung. Natürlich muss derjenige gefragt werden, ob man das weitergeben darf, dass RCS eingetreten ist. Bitte vergesst das nicht. Hier habe ich nur ganz andere Befürchtungen. Sorry. Und ich weiß nicht, wie wir dieses Problem lösen. Ich werde mal mit dir darüber reden. Ja, das wäre gut, weil Datenschutz. Ich verstehe das. Tensor? Deswegen habe ich auch erstmal nicht mehr gesagt. Jo, Tensor? Ja, macht mich mal schlau. Doppelmitgliedschaft ist nach wie vor möglich. Das haben wir nicht geändert. Ja, das ist nicht das Problem. Doppelmitgliedschaft ist nach wie vor möglich. Ja gut, ich meine, wenn sich das, wie sich jetzt der Inavigo anhört, zu einem Problem auswächst, sollte man dann vielleicht halt doch darüber nachdenken, dass nicht mehr zu dulden. Ich meine, die verwandten Parteien wie DIB und bei PGI weiß ich nicht, wie es aussieht, aber bei DIB ist es schon so, dass die keine Doppelmitgliedschaft zulassen, meines Wissens. Naja, mir geht's im Endeffekt um was anders. Aber wie gesagt, das ist einfach jetzt im Datenschutz blöd, irgendwas dazu zu sagen. Okay. Mit dieser Unterwanderung ist schon gar nicht ganz verkehrt. So. Okay. Sonstige Fragen an Jürgen? Gut, damit wären wir beim Saarland. Jemand da? Die tun Dinge. Ist aus Sachsen jemand da? Nur damit sich niemand wundert, Marc Neis ist eigentlich nicht mehr Vorstandsmitglied in Sachsen. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so da drin stehen, weil die momentan sowieso einen kommissarischen Vorstand haben, dann wieder neu wählen müssen und es eh keinen gibt, der sich wirklich drum kümmern kann. Gut, damit wären wir bei Sachsen, Anhalt und dem Tensor. Erzähl. Ja, steht ja schon im Protokoll. Also politische Arbeit ist im Moment nicht so richtig erkennbar. Beim Bundesparteitag, also ich war persönlich nicht anwesend. Ich kann deshalb auch gar nicht sagen, ob jemand anders da war. Ich habe aber die leise Befürchtung, dass das keiner geschafft hat, Sachsen-Anhalt. Ich habe immerhin den Stream nutzen können und bin deshalb auch... bin deshalb auch relativ fern in dem, was da besprochen wurde und habe dazu mal andersrum, bevor man mir Fragen stellt, mal eine Frage über diesen den sonstigen Antrag 10, Nutzung von virtuellem Meinungsbild aus Hessen. Das ist ja nun beschlossen worden für den Bund. Jetzt haben wir das Ansinnen aus Berlin, deren Liquid Feedback als Landesinstanz zu nutzen. Jetzt bin ich natürlich so ein Fan von einigermaßen einfachen Strukturen und brauche einfach mal einen Tipp, wie wir das vielleicht in der Partei handhaben sollten. Wenn jetzt virtuelles Meinungsbild in Hessen primär für den Bund genutzt werden soll, was spricht dafür oder dagegen, Liquid Feedback von zum Beispiel Berlin mit zu nutzen? Also ich bin da jetzt wirklich ein bisschen unentschlossen, ne? Und ich möchte jetzt natürlich auch mit dem Beschluss, den wir vielleicht am Donnerstag fällen, diesbezüglich nicht Chaos erzeugen. Also indem wir uns hier wieder zerfasern in irgendwelchen Tools. Also brauche ich wirklich mal eure Meinung, wie das die anderen handhaben. Okay. Gibt's denn da jetzt Input von eurer Seite zu? Franz Josef schreibt gerade im Pad-Chat, das könne man besprechen und er würde das unterstützen. Was sagen denn die anderen? Okay, das ist nicht alle gleichzeitig. Ich war eben so ein bisschen noch anderweitig beschäftigt, von daher weiß ich jetzt nicht, ob ich alles richtig mitbekommen habe. Also zum virtuellen Meinungsbild, so wie ich das verstanden habe, das ist doch jetzt nur etwas, was der Bund machen möchte oder machen soll, nein, oder? Eben nicht, Thomas. Das virtuelle Meinungsbild ist ein Abstimmungstool, das benutzen die Hessen schon recht lange, um bei ihren Mitgliedern eben tatsächlich Meinungsbilder zu politischen Themen abfragen zu können. Es ist, soweit ich es verstanden habe, nicht ganz ein Ersatz für Bio, Liquid, Feedback, whatever, weil es wirklich nur ein Meinungsbild ist, kann aber durchaus in die Richtung weiterentwickelt werden. Und die Frage von Tensor ist jetzt eigentlich, ob es sinnig ist, wenn sie jetzt Liquid Feedback nehmen mit einer Instanz vom Liquid Feedback Berlin oder ob es sinniger ist, wenn sie dann das virtuelle Meinungsbild nehmen, weil das ja auf Bundesebene genutzt wird. Und jetzt habe ich Alcades am Mikro. Ja, ich halte es nicht für sinnvoll, da jetzt irgendwie die Mitglieder mit 598 verschiedenen Tools zu belästigen. Es reicht, wenn wir da irgendwie bundesweit dasselbe Tool nutzen. Von daher wäre es schön, wenn sich alle LVs auch in diesem Punkt mal darauf einigen könnten, dieses Tool zu nutzen. Ja, genau, ja. Das war jetzt die Frage. Ich meine, ich will das jetzt nicht ad hoc, das ist die Zeit auch zu kurz, dass wir das hier und jetzt festlegen, aber vielleicht für nächsten Dienstag, dass sich da bis dahin mal jeder Gedanken macht, wie wir das handhaben wollen, weil es ist wirklich genau der Punkt. Das Liquid Feedback von Berlin ist bestimmt schick, ja, aber wenn jetzt Antrag 10 beschlossen wurde und nicht Antrag 9, der sonstige Antrag 10 statt 9, dann ja, wäre es vielleicht im Sinne der Vereinheitlichung doch ganz gut, dass wir vom VMB dann irgendwann mal zum BO aufsteigen und nicht dann in den Ländern was nutzen und die anderen Länder nutzen wieder was anderes und dann haben wir wieder so ein Wirrwarr. Also. Jo. Können wir auf jeden Fall machen. Können wir ja das nächste Mal unter dem Punkt Organisatorisches machen. Und je nachdem, wie lang die Diskussion wird, würde ich euch dann halt bitten, bei den Berichten das mit der Würze und der Kürze zu machen. Okay, gibt es weiteren Input oder Fragen an Ingolf? Das bisher wohl nicht. Und damit wären wir schon bei Schleswig-Holstein. Volker, erzähl. Ja, hallo. Genau, man hört mich ja. Aber ja. Genau, wir waren, ich war mit Fritzi beim Bundesparteitag und da waren auch noch ein paar andere aus Schleswig-Holstein, was wir ganz schön fanden, weil es ja auch nicht so ganz um die Ecke ist. Dann sind wir momentan bei den Vorbereitungen für die Kommunalwahl. Also das Off ist am 29.10. Das ist ein Treffen in Neumünster. Da hoffen wir auf rege Beteiligung und wollen dann einfach mal genauer gucken, wie wir mit wem wo antreten können und da möglichst weit kommen, was das alles angeht. Und dazu da haben wir jetzt angefangen, auch mal mit anderen kleinen Parteien zu sprechen und zu schauen, ob die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Also ob man da gemeinsame Listen oder Unterstützung, wo wie auch immer, da gibt es ja diverse Möglichkeiten innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Genau. Dann sind wir, ja gut, nicht politisch, aber wir sind dabei, das Landesportal zu überarbeiten. Das ist veraltet und das soll halt auch zur Kommunalwahl umgesetzt sein, wenn es geht. auch mit neuen Inhalten, weil die Inhalte einfach ziemlich veraltet sind. Genau. Und das war's auch schon so grob. Herzlichen Dank. Habt ihr Fragen an Volker? Das hört sich jetzt nicht so an. Thüringen, jemand da? Tondinge. Alles klar, damit wären wir bei den Berichten der Themenbeauftragten. Den Gernot sehe ich jetzt gerade nicht, dann scheint der Dinge zu tun. Auch Michael und Annette sehe ich nicht, das kann sein, dass die noch im Urlaub sind. Wir schreiben einfach Tondinge rein. So, damit sind wir beim Datenschutz. Da ist der Patrick jetzt nicht da, hat aber freundlicherweise was ins Pad geschrieben. Da ist ein Link zum Thema Offline-Überwachung, eine Aktion Prepaid-Identifizierungszwang unterwandern und zurzeit keine AG-Termine. Ja, und damit sind wir auch schon bei der Digitalisierung und Anja. Ja, genau. Und zwar, ich habe am Bundesparteitag bereits und auch vorher schon einige Leute angesprochen, ob sie nicht Lust hätten, die AG Digitalisierung wieder aufzubauen, wieder zu beleben. Und das ist auf reges Interesse gestoßen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit so 8 bis 10 Leute mal eingesammelt, die also wirklich mitmachen möchten. Und wir haben beschlossen, wir möchten nächste Woche einen ersten Mumble-Termin machen, um einfach mal abzuklären, wer will wie, welches Thema vielleicht bearbeiten, wie soll die AG funktionieren, welche Ziele setzen wir uns und so weiter und so weiter. Also wer Interesse hat, der kann am kommenden Donnerstag ins Mumble kommen um 21 Uhr. Den Raum haben wir noch nicht geklärt, aber das findet sich dann, notfalls machen wir einen spontan auf. Und wir wollen relativ schnell Dinge tun, weil wir sehr motivierte und sehr kompetente Leute auch jetzt haben. Wir sind auch bereits angefragt worden, dass wir einen Vortrag machen für die PirateSecon im nächsten Frühjahr zum Thema Resilienz. Und ich denke, das ist auch ein ganz schönes Projekt, unabhängig davon, dass wir die ganzen alten Pads durchforschen müssen, schauen müssen, was in Programmanträgen da ist, was wir wie aufarbeiten können. Also es ist jede Menge zu tun, ist eine sehr schöne Aufgabe und jeder, der da Lust hat mitzumachen, ist ganz herzlich eingeladen. In dem Zuge haben wir übrigens auch gesprochen, welche technischen Dinge wir uns wünschen. Da wurde auch diskutiert zum Thema, ja, es gibt keine Funktionsmailadressen, das wurde ja mal so beschlossen und im Moment haben wir auch keine Subdomains auf der Homepage und so weiter und so weiter. Und da war die Astrid so lieb anzubieten, am Freitag eine Kürzel-Mumble-Runde zu machen, dass jeder Themenbeauftragte auch mal von sich geben kann, was denn so fehlt oder was uns die Arbeit erleichtern würde. Wenn ich es richtig im Kopf habe, meinte sie, um 19 Uhr könnte man sich da mal kurz zusammenfinden, nur so ein halbes Stündchen. Und dann können wir relativ schnell noch mehr schöne Dinge machen. Jo. Ja, das stimmt, aber tu mir einen Gefallen, schüttel mich ungefähr eine Stunde vorher nochmal, nicht, dass ich das verpenne. Ich bin freitags nämlich irgendwie nicht ganz ich selbst und dann habe ich übersehen, dass der Patrick ja da ist. Mensch, hallo Patrick. Oh, das ist schön, dafür hören wir dich nicht. Ja, dann war es wahrscheinlich besser, dass ich vorgelesen habe. Gut, bastle mal ans... bastle mal am Ton und sag Bescheid, wenn er wieder funktioniert. Dieweilen habe ich Volker Haas am Mikro. Es geht um den Termin gerade eben. Das war doch am Donnerstag, ne? Und nicht am Freitag? Nein, es war der Termin selbst am Donnerstag, 2.11. 21 Uhr. Und am kommenden Freitag, jetzt also diese Woche Freitag, Kurzmumble mit den so, Themenbeauftragten wegen der möglichen technischen Wünsche. Okay. Alles klar. Patrick, tu mir die Liebe, wenn es irgend geht, schreib's einfach in den Pad-Chat, wenn dein Ton wieder funktioniert. Nicht, dass ich da wieder was übersehe, das wäre ärgerlich. Okay, Netzpolitik, Finanzen, Wirtschaft und Außen- und Sicherheitspolitik tun Dinge, soweit ich das übersehe, oder ist da etwa jemand da? Okay, gut. Bildung, Forschung und Wissenschaft, da hat die Sami was reingeschrieben, sei so nett und komm doch mal ans Mikro und erzähl. Sabine, Huhu. Ja, ich habe unten geguckt bei der AGÖA, ob da jemand ist. Ja, ich habe mit euch mit ein paar Neuen vom BUFO gesprochen wegen der Themenbeauftragung. Die hat ja der Michael Kittlaus noch und hatte sich vorher wohl auch stellenweise geteilt mit Wilk Spieker. Wilk Spieker macht es nicht mehr. Das heißt, die AK-Bildung in NRW werde ich jetzt wieder anleiern, habe auch schon rumgeschrieben und ich habe mit Michael Kittlaus telefoniert. Der ist gerade, um sich zu erholen, bei seiner Mutter hier in der Nähe und meinte, es wäre ihm recht, wenn wir uns das teilten. Weil es ja immer sein kann, dass es ihm mal nicht gut geht oder dass sonst irgendwas ist. Also wir werden uns das teilen und ich glaube, wir sollten uns das nach Themen teilen und nicht generell, sondern er macht sehr gut die duale Ausbildung. Ich bin gut für Schule und was du da alles drumherum, was so dazugehört. Und wir gucken mal, wie wir uns das teilen, wenn das geht. Okay, vielen, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Und das hört sich nicht so an. Und Drogen- und Suchtpolitik haben wir oben schon abgearbeitet. Damit wären wir jetzt beim Top 4 und dem Sonstigen. Einspruch, euer Ehren. Ah ja? Weil ich war vorhin unaufmerksam, du hast die Energie überblättert, also der Michael ist natürlich nicht da, aber wir also haben ja was zu berichten. Ja, Junge, dann musst du mir das aber auch sagen. Ja, ich hab da gepennt, sorry. Ja, übersprungen habe ich es nicht. Also wir haben am letzten Sonntag und wir tagen eigentlich jeden Sonntag 19.30 Uhr in Brandenburg-Mambel als Verein Plattform Energie. Also dieser Verein ist noch kein Verein, wird vermutlich am 15.11. gegründet werden. Der Fokus dieses Vereins liegt darauf, erst einmal diesen komischen Trassenbau zu hinterfragen und gegebenenfalls sogar zu unterbinden. Es haben sich dort schon etliche BIs eingeklinkt. Wir haben auch Verbindungen zu anderen Parteien und Organisationen, die bestimmte Dinge ganz ähnlich sehen wie wir und von den Fakten, die wir so rausgearbeitet haben aus verschiedenen Dokumenten, kristallisiert sich jetzt auch ein Bild raus, dass wir hier an der Stelle durchaus, wenn man die Fakten ordentlich aufs Tapet bringt, eine Chance hätten, da auch zu punkten. Ja, also vielleicht sogar im Sinne, dass bestimmte Dinge, die sinnlos sind, gar nicht gebaut werden. Also das ist jetzt immer das Ziel dieses Vereins. Ich würde gerne nochmal den Rundruf an alle starten, sich vielleicht auf dieser Plattform mitzubewegen, vielleicht sogar Vereinsmitglied zu werden. Wie gesagt, der Arbeitsstand ist ziemlich gut und weit gediehen. Verbindungen sind da. Ich denke mal, da passiert einiges. Und ich bin jetzt mal wieder böse, ne? Wenn der Verein der Piratenpartei nicht ganz entgleiten soll, dann wäre es natürlich ganz nützlich, wenn noch ein paar Piraten dort sich mit einbringen würden. Tja, herzlichen Dank auf jeden Fall für die Info. Bist du so nett und schreibst das auch nochmal einmal kurz im Pad auf Termin, ja, etc. pp. Okay. So, Patrick bastelt nach wie vor am Ton und ist auch schon gar nicht mehr drin. Dafür steht Bastian am Mikro. Ja, ich wollte den Tensor nur fragen, ob er mich mal diesbezüglich kontaktieren kann. Vielleicht habe ich für euch noch eine relativ vereinfachende Idee für Plattformen und so. Ne? Bin ich zuständig meistens. Ja, gerne. Okay, gut. Wie gesagt, damit wären wir jetzt beim Sonstigen. Und das Sonstige wird diesmal von meiner Seite her ein bisschen ausführlicher. Ich habe ja am Wochenende mich auf die Bühne gestellt, habe gesagt, ich habe einen Plan, den habe ich auch, habe auch grob erzählt, wie der denn aussehen soll. Ich hoffe, ihr habt soweit mitgekriegt. Also mein derzeitiges Vorhaben ist es, das jetzt auf jeden Fall noch vernünftig auszubauen, mit Terminen zu füllen. Das werde ich wahrscheinlich mit dem Ride of Parley machen, eventuell noch mit ein, zwei anderen. Das, was ich vorhabe, vor allen Dingen diese vier Real-Life-Veranstaltungen, die sind dann auch tatsächlich was anderes als die Marina Kassel. Marina Kassel ist und bleibt ein Vorständetreffen, ein Vorständevernetzungstreffen, auch ein Treffen, damit wir eventuell auch ein bisschen Fortbildung für Leute anbieten können, die neu in Vorstandsämtern sind und vielleicht auch so ein bisschen was neu dazulernen möchten und müssen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer das ins Protokoll geschrieben hat. Nee, das sind keine Regionalkonferenzen. Der Arbeitstitel lautet bei mir tatsächlich bei diesen vier Real-Life-Veranstaltungen Programmkonferenzen. Der Sinn der Übung ist es, dass wir wirklich mal zu vielen Piraten zusammenkommen, über unser Programm sprechen, durchsprechen, was steht eigentlich genau da drin, gibt es Dinge, die inzwischen sich erübrigt haben, die einfach gestrichen werden können, gibt es Sachen, die vernünftiger, einfacher, kürzer formuliert werden können. Wir werden das dann auf jeden Fall in Kassel machen, im Olof-Palme-Haus, aus einem simplen Grund, so preiswert kriegen wir nie wieder so viele Räume auf einmal. Von daher bitte ich dann dafür um Verständnis, dass das nicht durch die Republik wandert. Ja, ich hoffe sehr auf Beteiligung dazu. Das ist das eine. Und das andere ist, dass im Januar dann ja auch wieder eine Marina Kassel auf uns zukommt. Ich habe jetzt noch nichts weiter unterm Arm. Der Mario und der Segulino waren, glaube ich, auch schon so ein bisschen am Vorbereiten. Also wenn ihr Vorschläge habt, was ihr denn gerne auf der Marina Kassel als Thema präsentieren möchtet, das wäre sehr, sehr hübsch. Wenn es dazu noch kein Pad gibt, dann gibt es das auf jeden Fall demnächst. Okay, insgesamt Fragen dazu. Ja, im Wiki gibt es ja noch keinen Artikel zur Marina Kassel. Wann fängt die freitags ungefähr an und wann hört die sonntags ungefähr auf? Freitags ist eigentlich Anreisetag, so oder so. Das heißt, da kommt man, wann man kann. Und wir machen meistens sonntags so gegen 3 Uhr Nachmittagsschluss. Bastian. Ja, ich versuche das mal jetzt ganz super höflich zu formulieren. Wir machen das Spiel hier schon seit vielen, vielen Jahren und mich würde jetzt interessieren, wie wir sicherstellen können, dass die solche Veranstaltung nicht nach dem Motto oder nach dem Muster verlaufen, nett, dass wir darüber geredet haben, das kommt übrigens auch häufig von der Marina Kassel, sondern wie stellen wir sicher, dass es nicht nur eine Veranstaltung ist, die viele besuchen, sondern dass es so effizient gestaltet wird, dass dann eine Art Kaffeesatz rauskommt, an dem man sich orientieren kann. Und ich kann mir ja von den diversen Marina Kassen, ich glaube, ich war auf allen, habe ich auch nie wirklich einen Kaffeesatz gesehen. Also man hat da nett geredet und hat auch das zitiert, aber dass man danach gehandelt hätte, ist mir nicht so gegenwärtig. Also wie kriegen wir das denn? Entschuldige, dass ich dir jetzt ins Wort falle. Erstens, die Marina Kassel ist eine andere Veranstaltung. Das ist in der Hauptsache ein Vernetzungstreffen für Vorstände schon immer gewesen. Das ist das eine. Und das andere, das mit dem Output aus den Programmkonferenzen, das wird sich hoffentlich durch die Organisation ergeben, denn ich möchte da schon, dass sich die Leute gruppenweise zusammensetzen, Teile des Programms durcharbeiten und ihre Ergebnisse dann auch präsentieren. Dann habe ich den Joachim auch noch am Mikro. Erzähl. Nichts Besonderes, nur könnt ihr nochmal den Pad-Link hier unten in den reinstellen, damit ich auch ans Pad komme, bitte. Dankeschön. Aber selbstverständlich. Bitteschön. Wir heißen jetzt dreifach. Okay, gut. Das war dieser Teil der Tragödie. Wie gesagt, also ich muss mich auf jeden Fall auch noch mit Mario treffen und mich erstmal auf den Stand bringen lassen, weil ich das jetzt tatsächlich, da hatte ich nicht den Überblick drüber. Patrick, du bist wieder da. Tut der Ton? Ich hoffe doch. Aber ja, er tut. Erzähl. Ja, hallo allerseits. Ich habe es leider nicht zum BPT geschafft, deswegen freue ich mich jetzt wenigstens hier ein bisschen berichten zu können und habe mal drei Punkte ins Bett geschrieben. Das erste ist ein Datenschutzthema, was wir hier in Schleswig-Holstein sehr erfolgreich bearbeitet haben, nämlich das Thema Offline-Überwachung in Fußgängerzonen durch die Städte. Bei uns haben zwei Städte angefangen, aus Marketinggründen Besucherzahlen zu erfassen durch WLAN-Scanning, also indem sie die MAC-Adressen der eingeschalteten Smartphones erfassen und, wie sich herausgestellt hat, auch 24 Stunden lang speichern. Und dagegen haben wir protestiert, dass da keine Anonymisierung erfolgt. Und das ist auch breit von Medien aufgegriffen worden. Die Landesdatenschutzbeauftragte ist auch der gleichen Meinung. Ein Hersteller korrespondiert mit uns und sagt, er prüft jetzt, ob eine Anonymisierung machbar wäre durch Verkürzung der MAC-Adressen. Und vielleicht kommen wir auf die Art und Weise noch weiter. Die Datenschutzbeauftragte prüft jetzt die Städte und ob sie da entsprechende Anforderungen erheben will oder nicht, um den Datenschutz zu stärken. Dann das zweite Projekt ist ein Vorschlag, den ich unserer neuen politischen Geschäftsführerin unterbreitet habe. Und zwar gilt ja ab Sommer diesen Jahres ein Identifizierungszwang für den Kauf von Prepaid-Karten. Das heißt, dass eigentlich anonymes Telefonieren und Internetsurfen über Mobil kaum noch möglich ist. Jedenfalls mit neuen Karten nicht mehr. Und den Vorschlag, den ich Lilly gemacht habe, ist, einige Firmen ermöglichen es, Karten auch auf Firmen zu registrieren. Und die Idee wäre, man könnte eigentlich diesen Identifizierungszwang ganz gut dadurch umgehen, dass man einfach Karten auf die Piratenpartei registriert und die an Mitglieder abgibt. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, welche Firmen dazu bereit wären, und es haben sich einige gefunden, die das auch machen würden. Und ich finde, das wäre eine ganz schöne Aktion, die vielleicht sogar den einen oder anderen veranlassen könnte, auch Pirat zu werden, wenn man dann so eine vorregistrierte Prepaid-Karte bekommen kann. Müssen wir mal schauen, was daraus wird und ob der neue Vorstand das aufgreift und auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um diese Karten anzuschaffen. Vielleicht klappt das ja ganz gut. Ja, und Mammeltermine haben wir zurzeit keine. Ich habe jetzt mal auf der Mailingliste gefragt, welcher in Frage käme. Aber ich finde das toll, dass Anja jetzt die AG Digitalisierung wieder aktiviert. Und da würde ich eigentlich auch gerne eine Einladung dazu über die AG Datenschutzliste schicken. Ja, ich denke, das wird möglich sein. Oder was hast du, Anja? Ja, also ich denke, dass wir da in vielen Themen eng zusammenarbeiten können und auch müssen. Also sehr gerne. Wie gesagt, lass dich einfach sehen am Donnerstag nächste Woche, dann bequackeln wir alles. Wunderbar. Okay, noch weiteres, was anzumerken wäre? Hat noch jemand Sonstiges, weil das war ja der Top, bei dem wir eigentlich waren. Ja, okay, damit wären wir bei den Informationen. Es gibt, man sollte es nicht glauben, eine Koordinatorenkonferenz, die hat auch eine eigene Website, die steht im Pad. Das nächste Treffen findet statt am 3.11.2017. So, dann habe ich hier unten noch was zum Thema Europawahlen. Da schreibt auch jemand noch ganz, ganz lustig vor sich hin. Die AG Europa trifft sich im Anschluss an die heutige POLGEF-Sitzung im NRW-Mumble ab 21 Uhr. Genaueres gibt's bei, weiß ich nicht, Sami, ist das von dir? Nee, ist von mir. Nee, ist nicht von mir. Ist von mir, weil ich gerade die Mail noch davon aufgerufen habe, die ich von der AG Europa weitergeleitet bekommen habe. Ich weiß nicht, inwiefern es da schon um die Bearbeitung des Europawahlprogramms geht, aber wer daran Interesse hat oder wer vielleicht damals sogar einen Antrag zum Europawahlprogramm hatte oder überhaupt an dem großen Antrag beteiligt war, könnte nicht schaden, wenn der denn dazu kommt. Eigentlich müssten so ziemlich viele, die damit beschäftigt sind, auch tatsächlich die Mail bekommen haben. Okay, vielen Dank. Gut, okay. Also das Wann und Wo steht auf jeden Fall im Pad. Dann nochmal die Information an alle LVs. Informationen der Landesverbände, die an Presse und Social Media gehen sollen, bitte mit dem dazugehörigen Ansprechpartner an sg-presse@lists.piratenpartei.de schicken. Ja, und dann hat Sami noch Worte von bleibendem Wert. Selten. Ich wollte die Anja bitten, sich ganz kurz mit mir in irgendeinen Raum zu verziehen, weil ich über die Schnittmengen mit ihr, mit Bildung und Digitalisierung reden wollte. Ja, okay. Das könnt ihr dann ja gleich organisieren. Bastian? Ja, ich wollte natürlich an den Thomas noch eine Frage stellen. Erstmal sehr, sehr vielen Dank, dass du das jetzt mit der AG Europa wieder in die Hand nimmst. Das ist ja unser Sorgenkind itself. Ich würde nur mir wünschen, dass du vielleicht mit der IK kurz Kontakt aufnimmst. Da gibt es nämlich eine Geschichte zu. Dankeschön. Okay, ja. Dann wäre das auf jeden Fall soweit durch. Sabine, du stehst nur noch so am Saalmikro rum oder brauchst du noch was? Ich stehe nur dumm rum, Entschuldigung. Ist überhaupt kein Problem, mach ruhig sauber. Hatte ich schon. Okay, gut. Ja, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören, bei allen, die Input gegeben haben, auch dafür. Bei den politischen Geschäftsführern. Der Chef will was. Chef, was willst du? Ja, Bastian, was willst du denn? Nee, bevor Astrid einfach die Sitzung schließt, der nächste Jurfix ist ein Feiertag. Ich bitte das zu berücksichtigen. Ein bundesweiter Feiertag. Der 3.11. jetzt von der Koordinatorenkonferenz meint er wahrscheinlich. Meint er natürlich nicht. Nein, er meint den 30.10. 31.10. wäre der normale Termin und es ist ein bundesweiter Feiertag. Entschuldigung, dass ich darauf hinweise. Du meinst jetzt unserer. Ja, möchtet ihr da Team Polgef machen oder möchtet ihr nicht? Ich bitte jetzt um Stimmen. Am besten im Pet-Chat. Da tut sich gar nichts. Also wenn keiner weiß, was das für ein Feiertag ist anscheinend, dann solltest du vielleicht mal aufklären helfen. Buß- und Betag, oder? Nein, es ist tatsächlich Reformationstag, der dieses Jahr ein bundesweiter Feiertag aufgrund von 500 Jahren Reformation ist. Ja, herzlichen Dank. Reformationstag und Buß- und Betag schmeiße ich nämlich immer durcheinander. Alles Klärchen. Also, ich bitte euch ganz herzlich in den Pet-Chat einzutragen, ob ihr am Reformationstag einen Team Polgef-Mumble machen wollt oder nicht. Wenn es nicht so sehr viele sind, dann lassen wir es einfach und machen dann in 2 Wochen wieder herzlichen Dank. So, und jetzt komme ich endlich zu meinem Chef, der will ja die ganze Zeit schon was hier. Klingt ja interessant. Ich bin ja nun erst relativ spät dazu gekommen, deswegen meine Frage, diese Kohle-Klima-Demo, habt ihr da schon drüber gesprochen? Nö, das haben wir nicht. Das hat auch keiner in unser Pad gepastet. Ja, das ist ja auch erst jetzt zustande gekommen. Der Bundesvorstand ist gebeten worden, eine entsprechende Demonstration, Kohle-Klima-Demo am 4.11. in Bonn zu unterstützen, und zwar mit einem entsprechenden Aufruf. Und das wollte ich hier gerade nochmal eben schon mal einstreuen. Wir werden das sicherlich noch auf den entsprechenden Kanälen auch bewerben, und wir haben uns da auch als Unterstützer entsprechend eintragen lassen. Vielleicht können wir das gerade nochmal irgendwie mit ins Pad aufnehmen. Einen Link würde ich dann da noch mit reinkippen. Dankeschön. Link reinkippen ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Dazu Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches? Okay, dann wissen wir darüber auf jeden Fall auch mal Bescheid. Ihr könntet es ja in euren Landesverbänden bekannt machen. So, Alcadis, wolltest du noch was oder stehst du zum Saubermachen da? Ich habe noch mal feucht durchgewischt. Alles Klärchen, und Carsten hat dir geholfen. Ich bringe jetzt hier den Müller mal raus und dann bin ich wieder weg. Dankeschön, schönen Abend. Alles klar, danke euch. Gut, okay, damit schließe ich die Sitzung für heute um 20 Uhr und 56 Minuten. Bedanke mich bei euch allen ganz, ganz herzlich, also bei den anwesenden Themensprechern, Polgefs und Jupis, bei den Zuhörern und bei allen, die sich für uns interessieren. Ich wünsche euch einen schönen Abend.